B2a. Ich wollte Ihnen meine Tochter vorstellen. Ich habe Sie gebeten, bei dem Gespräch dabei zu sein. Das ist doch in Ordnung für Sie, oder? Das ist völlig in Ordnung. Wir kennen uns ja schon. Wir haben neulich auf dem Flur kurz miteinander gesprochen. Ja, richtig. Herr Weißberg, nicht wahr? Genau. Herr Schneider, wir haben bei unserem ersten Treffen darüber gesprochen, dass Sie sich wünschen, offen über Ihre Diagnose und die Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt alle Befunde zusammen. Ihre Tochter ist da. Sind Sie damit einverstanden, dass wir jetzt über die Untersuchungsergebnisse sprechen? Natürlich. Ich muss ja wissen, wie es weitergeht. Papa, du bist immer so forsch. Okay. Wie sieht es aus, Herr Doktor? Also, es tut mir wirklich leid, aber die Gewebeuntersuchung hat ergeben, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt. Krebs? Ja, richtig. Papa, du sagst ja gar nichts. Weil ich mich zusammenreiße. Weil ich mich aufrege. Aber du brauchst dich doch nicht zusammenzureißen. Verdammter Mist. So ein verdammter Mist. So ein Dreck. Ich darf mich doch aufregen, Herr Doktor, oder? Dürfen Sie. Und da bin ich selbst schuld. Alles ist so ein Mist. So ein riesengroßer Mist. Sie sind jetzt wütend. Ja, ich bin wütend. Ziemlich wütend. Und was macht Sie so wütend? Aber du musst doch jetzt nicht sauer sein. Wir sind doch alle bei dir. Die ganze Zeit. Ich bin doch auch nicht auf dich oder irgendwen sauer. Ich hab es gewusst. Verstehst du das? Dieses Unwohlsein, die Magenschmerzen, diese Appetitlosigkeit. Da merkt man doch, dass was nicht stimmt. Und jetzt habe ich ja auch die Quittung. Mann, Mann, Mann, was für ein Mist! Glauben Sie mir, ich kann Ihre Wut gut verstehen. Sie hatten diese Unlust, etwas zu essen, dabei immer wieder Bauchschmerzen und es wurde nicht besser. Wie es früher besser wurde, wenn man mal was im Magen hatte. Ja, genau so ist es. Vielleicht sollten wir heute nicht über die ganze weitere Behandlung sprechen. Wir haben ja noch weitere Untersuchungen durchgeführt. Und da habe ich eine wirklich gute Nachricht. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich mich selbst darüber sehr freue. Es gibt es also doch, das Gute im Schlechten. Na dann. Der Magentumor hat noch nicht gestreut. Die Leber ist gesund. Wir haben dort keine Tochtergeschwülste gefunden. Ihre Lunge ist völlig in Ordnung. Siehst du, Papa, jetzt wird alles gut.